Das große Labyrinth, unter dem Sand liegt es verborgen. Bist du darin gefangen, ist Orientierung schnell verloren. Das große Labyrinth, unter dem Sand liegt es verborgen. Bist du darin gefangen, ist Orientierung schnell verloren. Es wird unterschlagen, das geheime Wissen fallen. Fremde Zivilisationen unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen und zur nationalen Sicherheit bleibt es der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Roboter sieht, dass die Welt in der Grabkammer förmlich schafft. Nach Dingen, die deine Vorstellungskraft übersteigt. Und 2008 wurde schon sichergestellt, dass die Entdeckung der Welt vorenthalten wird. Beim Jupiter, Zeus und Ra verdunkelt sich unter Gefahr. Die Wolken am Himmel, die Blitze, der Fluch. Die Menschen, sie haben genug. Unheil verrichtet, vernichtet wird alles, was lebt. Im Schleier des Nebels zerplagen die über dem gesamten Planet. Die Zornschalen vergießen, die Menschheit zu leiden, es kreisen. Die Geier, sie kreischen nach Aas. Vielleicht habt ihr alles vergessen und mit Überheblichkeit vertan. 3000 Räume für 3000 Jahre im Sand, die vergraben. Herodot hat es beschrieben, die wahre Bedeutung des Ganzen verschwiegen. In altertümlichen Ruinen wird dir offenbart, was der Elite nicht schmeckt. Geheimes Wissen verdeckt durch eine Seelentransformation. Sag deinem Leben, lebe wohl, wenn du auf Irrwegen wandelst. Das große Labyrinth, unter dem Sand liegt es verborgen. Bist du darin gefangen, ist Orientierung schnell verloren. Das große Labyrinth, unter dem Sand liegt es verborgen. Bist du darin gefangen, ist Orientierung schnell verloren. Das große Labyrinth. Das große Labyrinth. Das große Labyrinth. Das große Labyrinth.